warum nur ist die deutsche Sprache so steif? So hölzern? Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Heute Ästhetik der Verkrampfung versus neue deutsche Befindlichkeit. In einem kurzweiligen Vortrag beleuchtet im Folgenden Frank A. Schneider, warum Popkultur vielleicht das wichtigste Re-Education-Programm war. Popmusik auf Deutsch war lange Zeit undenkbar oder eben sehr ungelenk. Erst mit New Wave und Punk entstanden deutsche Texte, die sich zur Kolonisiertheit durch Pop bekannten. Und als aus der guten alten Bundesrepublik wieder hässliches neues Deutschland geworden war, verstärkten um 1990 Bands wie die Kolossale Jugend oder die frühen Blumfeld die Dissonanzen. Ihre Sperrigkeit war eine Abfuhr ans neu verordnete Wir-Gefühl. Aber in ihrem Windschatten entstand eine neue Generation, die endlich ganz unverkrampft, wie Roman Herzog zu sagen pflegte, Deutsch singen wollte. In einem historischen Rundumschlag mäandert Frank A. Schneider durch ein Panoptikum von Schlager und Deutschrock, neuer deutscher Welle und den Machwerken Nachgeborener, die keinen Begriff mehr davon zu haben scheinen, wie sehr ihre postmoderne Befindlichkeitsmusik das illustriert, was einst ein erbitterter Kulturkampf längst kleinbürgerlich sediert ist. Bands wie Thomsey und Ketka, das ist sozusagen meine These, ist Pop endlich wirklich deutsch geworden. Und damit wurde auch das Projekt der Entnazifizierung durch Popkultur beendet. Und warum das so schrecklich ist, warum das für mich so schrecklich ist, warum mich das so furchtbar belastet, dass ich Vorträge drüber machen muss, möchte ich euch anhand der deutschen Popgeschichte heute Abend in Auszügen demonstrieren. Ich möchte erst was sagen darüber, wie Pop als Entnazifizierungsinstrument gewirkt hat. Dann möchte ich auf die Anfänge der deutschen Popkultur, die vor allem im Scheitern bestanden haben, zu sprechen kommen. Dann möchte ich über die erste genuine deutsche Pop-Subkultur, nämlich die Neue Deutsche Welle, etwas sagen. Und im Anschluss daran etwas über die Hamburger Schule. Und am Schluss, wenn noch Zeit bleibt, würde ich gerne noch etwas zur Schönheit der Verkrampfung sagen. Wie gesagt, es ist ein Schnelldurchlauf, es gibt viel Musik, ich lasse viele Dinge weg, ich lasse den kompletten Osten weg, es geht fast nur um Westdeutschland. Scheißegal, wer das Thema vertiefen möchte, die Vortragsgrundlage ist als Text in der Testcard publiziert worden und geht zum Teil auch auf mein Buch »Als die Welt noch unterging« von Punk zu NDW zurück. Das erste Kapitel ist überschrieben mit Re-Edutainment, Entnazifizierung durch Popkultur. Und was das bedeutet, erzählt uns kurz die Gruppe Family Five. uns. Wir brauchen nicht zu verzweifeln. Was immer auch geschieht, wir können es begreifen. Wir gehen durch die Stadt und sind nicht fremd. Wir stehen auf der Straße, sind nicht getrennt. Das ist eigentlich die Textzeile, auf die es mir hier ankommt. Wir tun unser Geld in die platten Läden. Die einzige Art, sich zu wehren. Das ist sozusagen das Lebensmotto, dem ich mich unterstellt habe, damals, als ich mit 13 zum ersten Mal diese Platte gehört habe. Deswegen sitze ich heute hier. Aber wie gesagt, Popkultur als symbolische Form der Entnazifizierung. Die alliierten Siegermächte, zumindest die westlichen, haben den Jugendlichen in Deutschland Popkultur mitgebracht, als sie reinkamen. Und Popkultur verteilt, so wie Kaugummis oder Schokolade oder eben Elvis und Johnny Cash und so weiter. Damit konnten die Jugendlichen sich von diesem komischen Eigenen, das sich sozusagen mit ihren Eltern verbinden sollte, ihrem eigenen Deutschsein, entfremden. Es war eine Entfremdungsmöglichkeit für jugendliche Deutsche. Und die Eltern dieser jugendlichen Deutschen in den 50er und 60er Jahren haben sich natürlich auch ordnungsgemäß davon befremden lassen, dass plötzlich so komische Klänge aus dem Kinderzimmer kommen und dass die Kinder dadurch entnazifiziert werden. Also ihr wisst ja vielleicht, was sozusagen in der DDR hat Entnazifizierung ja, glaube ich, gar nicht stattgefunden, aber in der BRD offiziell schon. Und diese Entnazifizierung haben die Deutschen natürlich nicht geliebt, wie zum Beispiel das Plakat einer beliebten Spaßpartei von 1949 zeigt. Die FDP fordert Schluss mit Entnazifizierung, Entrechtung und Entmündigung. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die FDP ja auch die Nachfolgeorganisation der NSDAP war in einigen, war sie tatsächlich, also ein Sammelbecken für Altnazis, die heute halt ein bisschen anders ticken, aber immer noch da sind. Und diese Eltern haben sich eben sozusagen ordnungsgemäß befremden lassen und haben dann zum Beispiel, wenn die Kinder eben Soul gehört haben, kamen sie eben an und haben solche schöne Begriffe gebracht wie mach mal die Negermusik aus oder mach mal die Urwaldmusik aus. Und damit hat man dann schön sehen konnten, dass unter dieser demokratisch zentrifizierten Oberfläche dieser Eltern immer noch sozusagen die alten Rassengelehrten gesteckt haben, die sozusagen Klänge einer Hautfarbe zuordnen können. Das haben sie nämlich gelernt in ihrem Dritten Reich. Und wichtig dafür war natürlich, dass Popkultur mit ungleichen Waffen gekämpft hat. Also er sah einfach besser aus. Also Popkultur sah einfach besser aus, hat sich besser angefühlt und besser angehört. Und zugleich war es natürlich eine Botschaft aus der Ferne, von dem Fremden, von dem man vorher nur gehört hat und von dem man sozusagen nur mitgekriegt hat, dass es das gibt. Aber in Form der popkulturellen Ware, der Schallplatte oder der Frisur oder all dieser Dinge konnte man sozusagen das Fremde in Form einer kompakten, kleinen Fremde in seinen Alltag holen und genießen. Zum Beispiel hinter verschlossener Tür, ne? So, das ist bei dem berühmten Bill Haley-Konzert in Hamburg, wo die Jugendlichen aufgrund zu hoher Eintrittspreise alles kurz und klein geschlagen haben. Aber sie haben es natürlich nur getan, weil sie Filme gesehen haben aus Amerika, wo Jugendliche sowas tun. Und da haben sie gesagt, das können wir selber ausprobieren. Also diese kompakte kleine Fremde konnte man in seinem Kinderzimmer genießen. Irgendwann konnte man sie auch draußen mit rausnehmen und draußen mit rumtragen. Als es dann nämlich zum Beispiel den Walkman gab, ne, konnte man rumlaufen und man lief durch Mannheim, aber man war eigentlich in Memphis, Tennessee per Kopfhörer. Der Walkman war also sozusagen, oder die Popkultur an sich war also sozusagen eine undeutsche Enklave im deutschen Alltag, ein Fluchtort. Oder um sozusagen ein bisschen auf so eine Werbebotschaft zu bringen, ein Volksverrat im Snackformat. Nicht nur das, sondern es war eben auch der Wiederanschluss an die Weltgesellschaft, aus der sich ja die Eltern dieser jungen Deutschen rausgesprengt hatten. Und über Popkultur konnten die jugendlichen Deutschen dann wieder an der Weltgesellschaft teilhaben. Und davon erzählt uns diese Flexi-Disc von Teddy Parker und Hannelore Auer in unserem nächsten Hörbeispiel. Wir sind jung und ohne Sorgen. Uns gefällt das Leben überall. Wir sind heute und auch morgen Jugendinternational. Ja, Jugendinternational. Okay, sagt der Twin. Schick, sagt der Teenager. Fantastisch, sagen alle. Das müssen sie selbst erleben. Darum Treffpunkt der Jugend bei Hertie. Uns gefällt das Leben überall. Das hätten ihre Eltern 20 Jahre vorher so nicht unterschrieben. Und spannend an dieser Platte ist auch, es ist natürlich eine Werbeschallplatte für Hertie, aber wo trifft sich denn diese moderne internationale deutsche Jugend? Nicht bei einem deutschen Einzelhändler, sondern in einem jüdischen Kaufhaus, das zu diesem Zeitpunkt natürlich schon arisiert war, aber trotzdem eben sozusagen ursprünglich mal ein jüdisches Kaufhaus gewesen ist. Und was wir noch auf dieser Platte ganz gut hören konnten, ist, dass sozusagen dieser Bruch, der hier stattgefunden hat, der wurde ja sinnlich aufgeladen und ganz wichtig dafür, dass dieser Bruch sinnlich erfahrbar war, waren natürlich diese englischen Brocken, die über Popkultur in die deutsche Alltagssprache reingeschwemmt wurden. Haben wir hier gehört, schick, sagt der Twen, okay, sagt der Teenager. Also so haben die Jugendlichen damals tatsächlich geredet. Sie haben dieses Englisch, das sie durch Poptexte und andere popkulturelle Formen wie Filme und so kannten, in ihre Alltagssprache hineingenommen. Und wichtig dafür war, dass man nicht so wirklich verstanden hat, was englische Poptexte bedeuten. Weil man konnte ja noch nicht so gut Englisch. Man konnte besser Englisch als die Eltern, aber so wirklich gut konnte man es noch nicht. Man hat noch keine Subtexte verstanden oder tiefer liegende Bedeutungsebenen. Aber das war gerade gut, weil dadurch hatte das so was Geheimnisvolles. Dadurch war es sozusagen eine Botschaft aus einer fremden, geheimen Märchenwelt. Und deswegen mussten sozusagen Bruchstücke dieses Englischen ins Deutsche hineingeschleppt werden. Und Klaus Teweleit hat sich auch schon mal mit diesem Zusammenhang befasst und hat die schöne Formulierung gefunden dafür, dieses Englisch, das man dann als Jugendlicher zum Teil in seiner Alltagssprache verwendet hat, sei eine Ausweichsprache gewesen. Eine Ausweichsprache, warum? Um der eingegrenzten Hölle zu entkommen, die der Deutsche, das Deutsche für sich allein genommen ist, schreibt Klaus Teweleit in einem schönen Text, Bonbonglas heißt der. Und wichtig dafür war, dass quasi das Deutsche hatte ja quasi immer so den Ruf, so eine Kasernenhofsprache zu sein. Also sehr hart und martialisch und militärisch und befehlsartig zu klingen. Und das Englisch war natürlich eine weiche Sprache. Und indem das Englisch in dieses Deutsche hineinmigriert ist oder hineingeschwappt ist, wurde dieses Deutsch partiell aufgelöst und enthärtet sozusagen. Deswegen würde ich behaupten, und ihr müsst mir das glauben, dass sozusagen diese englischen Brocken, die sozusagen in die Alltagssprache reinkamen, eigentlich die größte kulturelle Errungenschaft der Nachkriegszeit waren. Wow. Warum waren sie das? Weil diese englischen Brocken, diese Anglizismen, wie man heute so abfällig immer sagt, nicht nur die Sprache und den Wortschatz, sondern auch das Denken der jugendlichen Deutschen bereichert haben. Warum haben sie das Denken bereichert? Ein schönes Beispiel dafür ist, ihr kennt alle das, wenn man sagt, das macht keinen Sinn, dann regt sich mindestens einer auf und sagt, nein, du musst sagen, das hat keinen Sinn, weil das macht keinen Sinn zu sagen, ist ein Anglizismus. Dann kann man aber sagen, ja, aber wenn man sagt, etwas macht keinen Sinn, anstatt von etwas hat keinen Sinn, dann hat man ja einen völlig neuen Sinnbegriff, einen total undeutschen Sinnbegriff. Man spricht dann von einem Sinn, der gemacht wird, der prozesshaft hergestellt wird und der nicht im Wesen der Dinge selbst begründet liegt, so wie ja quasi es in der idealistischen deutschen Philosophie seit Hegel, egal, es eigentlich der Usus ist. Man hat also einen neuen Sinnbegriff und das mögen die Deutschen natürlich nicht, wenn der Sinnbegriff sich plötzlich ändert und wenn der Sprache und dem Körper jugendlicher Deutscher ihr Deutschsein über Anglizismen ausgetrieben wird. Aber das Tolle dabei ist, dass quasi, indem das geschieht, indem der Sprache und den Körpern der jungen Deutschen ihr Deutschsein ausgetrieben werden, dann werden diese, also die Sprache und der Körper, zu Orten individuellen Lustgewinns und nicht mehr kollektiven Sinns. Deswegen sind eben Anglizismen und Popkultur, und darauf will ich hinaus, wichtiger als all diese demokratischen Umerziehungsmaßnahmen, die es natürlich auch gab, die aber, wie wir alle wissen, glaube ich, eher politische Kosmetik waren, damit alte Nazis ihre Karrieren unter neuen Vorzeichen weitertreiben konnten. Und die eigentliche Stunde Null in Deutschland, von der man immer spricht, war, so behaupte zumindest ich heute hier, Popkultur. Es gab ja auch schon im Nationalsozialismus selbst Pop-Widerstandsformen. Die Swing-Jugend fällt dadurch auf, falls sie irgendjemand nicht kennt. Also es war tatsächlich eine Gegenkultur gewesen. Und diese Gegenkultur hat wie alle Gegenkulturen kein explizites politisches Programm gehabt, aber ein implizites, nämlich zum Beispiel einen angloamerikanischen Lebensstil zu pflegen und zu zeigen, zum Beispiel lange Haare, also für die damalige Zeit lange Haare zu haben oder englische Anzüge zu tragen und sich interessanterweise in Anglizismen auszudrücken. Und das hat den Nazis natürlich nicht gefallen. Es gab dann so Gegenmaßnahmen, die gingen los von Haare abschneiden bis KZ natürlich und natürlich auch publizistische Kampagnen, wie die hier, sowas wollen wir nie wieder sehen, stattdessen lieber Tanz mit Haltung. Ich glaube, sie tanzen hier den Jitterbug, also so einen klassischen Swing-Jugendtanz. Und die Swing-Jugend war aber nicht blöd und hat sich gewehrt mit Spottversen wie diesem hier. Kurze Haare, große Ohren, so war die HJ geboren. Lange Haare, Tango-Schritt, da kommt die HJ nicht mit. Und sie wussten eigentlich schon alles, wofür ich heute hier komplizierte Vorträge halten muss, in ihrem kleinen Spottvers. Eine andere Geschichte, die hier auch noch reinspielt, die vielleicht weniger bekannt ist, normalerweise sagt man ja immer, ja, die Nazis, die waren ja selber so pop-affin, weil sie halt ein paar so Sachen, die von heutiger Warte aus vielleicht wie Pop aussehen könnten, gemacht haben. Aber tatsächlich hatten die Nazis unglaubliche Angst vor Popkultur. Und zwar deswegen, weil Popkultur natürlich alles dekonstruiert und auflöst und Autorität zersetzt, sozusagen auf seine schleichende, stille Weise. Und da gibt es ein sehr schönes Buch, das ich jedem empfehlen kann, Die Rückseite des Hakenkreuzes. In diesem Buch werden sozusagen Archivmaterial, also Briefe, die sozusagen im Dritten Reich an Führungsstellen geschickt wurden oder von Führungsstellen geschrieben wurden, die aber keine besonders große historische Bedeutung hatten, versammelt. Da geht es zum Beispiel darum, dass es immer wieder ja so Hitler-Fans gab, die dann quasi zum Beispiel Erdbeerzüchter waren und die dann geschrieben haben, ja, sie haben so eine tolle Erdbeere jetzt gezüchtet und sie würden sie gerne die Hitler-Erdbeere nennen. Und die Nazis haben immer so höflich, ne, sind natürlich Fans, das war ja auch keine Diktatur des Dritten Reichs, sondern eine bürgerliche Gesellschaft. Man musste mit diesen Fans ja irgendwie gut umgehen, aber es gab immer so ein Standardablehnungsschreiben, dass der Führer sich zwar bedankt, aber aus grundsätzlichen Erwägungen bittet, davon abzusehen, diese Erdbeere Hitler-Erdbeere zu nennen. Oder es gibt dann zum Beispiel auch sehr schön ein eigener Strang in diesem Buch, sind Standesbeamte, die schreiben an irgendwie Führungsstellen, ja, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir hatten gestern schon wieder jemand da, der wollte seine Tochter schon wieder Hitlerike nennen. Und das finde ich im Vornamenslexikon nicht. Was mache ich jetzt? Ne? Und das wollten die Nazis eben nicht, weil sie schon wussten, Popkultur in dieser Form zersetzt das Deutsche. Das geht so nicht. Ja, das soll sozusagen nur veranschaulichen, dass Popkultur in Deutschland eine besondere Bedeutung und einen geheimen Sinn hatte. Und dafür war es wichtig, damit das funktioniert, dass Popkultur keine Kompromisse mit dem Deutschen eingeht. Bringt mich zu dem nächsten Kapitel. Das ist überschrieben mit Flower Time in San Francisco, das unglaublich seltsame Totalversagen des frühen Deutschpop. In den 50er Jahren war es natürlich so, dass es relativ wenige deutsche Rock'n'Roll-Bands gab. Der Rock'n'Roll kam ja eh erst Ende der 50er Jahre nach Deutschland. Aber in den 60er Jahren kam ja schon die British Invasion, sozusagen die Beat-Kultur. Und die Beat-Kultur hat dazu geführt, dass es unglaublich viele junge Deutsche gab, die selber Beat-Bands gegründet haben, die sozusagen in der nächsten Eskalationsstufe ihrer Selbstentfremdung junge Britinnen werden wollten. Also sozusagen die Beatles sein wollten. Und sie wussten dabei vielleicht gar nicht, dass die Beatles und die Rolling Stones ja nur junge Afroamerikanerinnen sein wollten, dass sozusagen die Rassenschande gleich mehrfach geschichtet ist, der Rassenverrat mehrfach stattfindet. Aber für diese Beatbands, die es gab, war es eben ganz klar, wir singen Englisch. Wir haben zwar keine Ahnung von Englisch, wir können nur das Wörterbuch nehmen und uns irgendwie Texte zusammenbauen, aber wir singen auf jeden Fall Englisch, wir artikulieren uns in fremden Zungen. weil wir auch von fremden Geistern sozusagen besessen sind, nämlich von den Geistern, die aus Liverpool oder so zu uns herüberwehen. Und wenn man jetzt die wichtigste Retrospektivreihe nimmt, die quasi sozusagen jede noch so obskure deutsche Beat-Single versammelt, das ist die Reihe Pre-Crowd Pandemonium. Gibt mittlerweile über 20 Volumes in dieser Reihe mit völlig vergessenen und obskuren deutschen Beatbands. Aber schon der Titel Pre-Crowd Pandemonium zeigt eben, dass es hier darum geht, dass fremde Geister die deutsche Jugend übernehmen. Und wichtig für diese Bands war der Konsens, Pop auf Deutsch, das geht gar nicht, das kann man nicht machen. Es gab so gut wie keine, die drei Ausnahmen schenke ich mir, aber es gab so gut wie keine deutsche Beatband, die Deutsch gesungen hat. Und es war ein Konsens, der lange existiert hat, der zum Teil bis heute noch existiert bei manchen Leuten. Und es hatte auch damit zu tun, dass da, wo Pop auf Deutsch versucht wurde, kam kein Pop raus, sondern was kam dabei raus? Schlager. Wir kommen jetzt zu einer Nummer, die sozusagen veranschaulicht, was ich hier wortreich versuche zu erklären, nämlich wie Schlager funktioniert. Schlager, vor allem in den 50er und 60er Jahren, wollte der schon Popmusik auf Deutsch sein und er wusste natürlich schon, dass Popkultur, Popmusik von etwas Fremden handelt, von dem Versprechen einer Fremde, die man als Deutscher in der Wehrmacht so nie kennengelernt hat, von einer Fremde, die das schön ist, wo man friedlich mit den Menschen, die da leben, zusammen Rotwein trinkt und sie nicht umbringen muss, ausnahmsweise. Und deswegen ist das die Fremde immer ein Thema im Schlager. Und da gibt es natürlich einen Lösungsweg, den man gefunden hat, war, dass man sozusagen Leute aus dem benachbarten Ausland gecastet hat, die Deutsch singen können, aber mit einem Akzent. Gitte Henning zum Beispiel aus Dänemark. Da gibt es ja unglaublich viele Schlagersängerinnen, die sozusagen mit diesem Akzent singen. Manche haben den auch sozusagen, die konnten zwar Deutsch sprechen, die waren auch aus Deutschland, haben aber diesen Akzent kultiviert. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dieses Thema Fernweh, ist ein großes Thema im Schlager. Und warum der, die das Schlagerdeutsche im Fremden immer Touristin bleibt, erklärt uns jetzt Bernd Spier mit seiner deutschen Originalaufnahme von Scott McKenzie's If You're Going to San Francisco. Our time in San Francisco. Ich sehe Blumen blühen wunderbar. Ich gehe mit dir durch San Francisco und sehe Blumen. So hell und wunderbar. soweit Bernd Spier. Wir sehen ja hier auch, der hat es öfter gemacht, hier zum Teil auch zusammen mit seinem Bruder Uwe Spier. Beide waren natürlich Söhne eines Orchestermusikers unter Hitler, einem bedeutenden Orchesterleiter im Nationalsozialismus, ordnungsgemäß, die dann aber etwas anderes machen wollten als ihr Vater, nämlich von San Francisco träumen. Man hört bei dieser Nummer, ich glaube, auch an der Art und Weise, wie er sediert singt, als hätte er 20 Valium inne und so. Das hier, das ist Fremde, von dem das Lied ja auch handelt, ne? Sozusagen zu etwas Verdrucksten Eigentlichen veruntreut wird. Und natürlich sind solche Platten der gelebte Beweis dafür, Pop auf Deutsch geht nicht. Das sieht man hier ganz gut an diesem Auraverlust, der passiert, weil er macht ja Folgendes, er spricht ja die Welthauptstadt der damaligen Pop-Erwartung, San Francisco, deutsch aus, San Francisco. Und irgendwie ist ihm das dann wahrscheinlich auch aufgefallen, dass hier ein Auraverlust stattfindet, und deswegen reicht er diesen vorgetäuschten Anglizismus von der Flower Time nach. Das versteht, glaube ich, kein Native Speaker und keine Native Speakerin der Welt versteht, was das sein soll. Eine Flower Time, wahrscheinlich denken die, oh, ganz schön abgefahrene LSD-Lyrik oder so. Aber gemeint ist damit eigentlich nur, jetzt ist die Zeit, um sich kommerziell an diesen Hippie-Trend, der gerade stattfindet, mit den Blumenkindern anzuschließen und eine Single zu machen für den deutschen Markt mit dieser Nummer von Scott McKenzie. Also man hört daran schon ganz gut, A, das Deutsche entstellt die Popzeichen, derer er sich bedient, als Originalaufnahme zum Beispiel, bis zur Vernichtung sozusagen. Schlager bedeutet eben, dass der alte deutsche Horror in einer neuen, nämlich einer Incredibly Strange Music Version, nochmal wiederkehrt. Das hört man sehr gut auf einer Single, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, ob wir uns die anhören müssen, Der Hund von Baskerville. Cindy und Bert, das Traumpaar des deutschen Schlagers, hat sich gedacht, Mensch, da gibt es doch jetzt diese Band Black Sabbath. Die haben doch diesen Song Paranoid. Und den können wir doch auch auf Deutsch singen. Und das klingt doch dann am besten so. Ganz interessant dabei die Textzeile, wer verbreitet Angst und Schrecken, wer vernichtet, was er will. Es sind eben nicht die Verbände der deutschen Wehrmacht, sondern es ist nur der Hund von Baskerville in diesem Lied. Sowohl das Schlagerpublikum konnte nichts damit anfangen und das Black Sabbath-Publikum erst recht nicht. Das heißt, niemand hat diese Single gekauft, außer vielleicht 500 Leuten. Der Rest ging wieder in die Plattenpresse und wurde dann für Bernd Spier oder wen auch immer verwendet. So viel zum Schlager. Die offiziell erste Rockband mit deutschen Texten hatte den bizarren Namen Ihre Kinder. Aus welcher Stadt, also von allen Städten, die man sich vorstellen kann, aus Nürnberg. Stadt der ersten Rockband mit deutschen Texten und der Nürnberger Prozesse und der und so weiter. Sie haben 1969 ihre erste LP rausgebracht, Das ist die Wiederveröffentlichung, da steht schon die Original-LP von 1969, erste Rockband mit deutschen Texten. So, und diese erste Rockband mit deutschen Texten und diese erste Platte mit deutschen Rocktexten stand natürlich unter einem enormen Rechtfertigungsdruck. Deswegen, wenn man die Plattenhülle umdreht, findet man so Liner-Notes. Und da steht dann, merken Sie was, das ist nicht deutsch, das ist etwas anderes. Das ist natürlich Wunschdenken, das ist eine unglaublich deutsche Platte. Ich bin nur ein armer Clown und heiße leider Hans. Jeden Abend führe ich vor Publikum zum Tanz. Alles, was ich habe und Liebe, gebe ich ihr. Jeden Tag tanze ich mit ihr und heute Abend hier. Das reicht. Diese Platte blieb erstmal eine kurze Zeit lang ohne, wie sagt man, ja, es hat niemand versucht, diese Platte nachzuahmen. Sie stand alleine auf weiter Flur, aber sie schuf nur eine relativ kurze abschreckungspolitische Galgenfrist, denn wenig später ist das erste genuin deutsche Rockgenre entstanden. Das ist sozusagen auch fast nur in Deutschland und ein bisschen noch in Österreich und noch ein bisschen mehr in der Schweiz gibt, aber sonst nirgends. Das erste Genre, in dem regelmäßig Deutsch gesungen wurde, war der sogenannte Politrock. Politrock ist eine sehr schlimme, mehr oder weniger schlimme Sache. Politrock schaut so aus, ist zum Beispiel die Gruppe Lokomotive Kreuzberg, das ist sozusagen die DGB-Variante von Politrock, das ist die gemäßigte Variante. Die Gruppe ist später als Nina Hagen Band und Spliff berühmt geworden, aber da haben sie eben sozusagen noch aus einer gewerkschaftlichen Perspektive gegen UnternehmerInnen gesungen. Das Ganze gibt es natürlich auch in K-Gruppen mäßig. Die Gruppe Oktober, bekannt durch ihr Konzeptalbum über die Pariser Kommune. Die heißt auch die Pariser Kommune. Das gibt es natürlich auch in Anarcho. Captain Sperrmüll mit ihrer LP Spontan Anarcho Musik. Natürlich die Gruppe, also heute würde man sehen, was ist denn das? Aber damals, ja, Hotzenplotz, Songs aus der Show, Volksmusik. Die Band hat sich wenig später auch in Volksmusik umbenannt. Da hören wir schon, auf was das hinausläuft. Und diese Bands haben alle Deutsch gesungen. Scheinbar haben sie gedacht, aufgrund ihrer linken Inhalte wären sie sozusagen naturwüchsig gegen Deutschland, was natürlich falsch gedacht war. Und dann bräuchten sie keine englischen Texte mehr. Und wenn man sich die Geschichte der deutschen Linken von Rudi Dutschke über die RAF zu Linkspartei und Junge Welt und sowas anschaut, dann weiß man, dass das falsch gedacht ist. Ne? Es gibt eine kryptorechte Geschichte der deutschen Linken. Und diese Bands kennt natürlich keine Sau. Vielleicht kennen einige von euch diese Band hier, Flo de Cologne, schon mal gehört? Die waren etwas bekannter, die waren auch sehr hartnäckig, die gab es bis 1984, wollten sie nicht aufhören, das zu tun, was sie tun. Flo de Cologne demonstrieren vielleicht mal kurz, wie Politrock klingt. Mut zum Siegen, Reden ist Silber, Streiken ist Gold. Ja, Reden ist Silber, Streiken ist Gold. Und wir werden immer mehr, so heißt der Song. Das ist natürlich Wunschdenken. Diese Bands konnten keine große Anhängerinnenschaft um sich scharen. Sie erreichen eigentlich so gut wie niemanden. Die einzige Person, die jemals die Gruppe Captain Sperrmüll erreicht hat, meines Wissens, war mein Vater. Der wollte mich nämlich rausschmeißen, als ich diese Platte, die wir vorhin gesehen haben, im Alter von 14 zu Hause in meinem Kinderzimmer gehört habe. Und zwar wegen einer Textzeile, das finde ich ganz lustig, am Refrain eines Stückes, der ging so: Was ist schon der Überfall auf eine Bank gegen den Besitz einer solchen? Die machen mir doch nicht weiß, dass die das alles erarbeitet haben. Und wegen dieser Textzeile wollte ich mich damals, das waren die 80er Jahre, meinen Vater rausschmeißen. Heute redet er natürlich genauso wie Captain Sperrmüll. Aber die Zeiten haben sich eben geändert. Ich habe auch mal gegoogelt, was aus denen geworden ist. Eine von Captain Sperrmüll ist heute Chefdolmetscherin im Europäischen Parlament und so. Ja, also so viel zum Thema das Glanz und Elend des Politrocks. Eine Band habe ich jetzt natürlich ausgelassen und ihr habt euch sicher alle gefragt, wo bleibt die Band Tonsteine Scherben? Das ist nämlich die große Ausnahme. Das ist die einzige Politrock-Band, die irgendjemand und sogar sehr viele Leute erreicht hat. Die haben ja von einzelnen LPs bis zu 1 Million über die Jahre hinweg verkauft, also Stückzahlen. Keine Macht für Niemand ist, glaube ich, 1 Million Mal aufgelegt, also verkauft worden über die Jahre hinweg. Und woran liegt es? Ich würde sagen, es liegt daran, dass Tonschnell Scherben einen sehr charismatischen Frontmann hatten, Rio Reiser, der sozusagen auch anders als die üblichen Politrocker irgendwie so aussah, dass es irgendwas mit Pop zu tun hatte. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Rio Reiser, wie wir ja alle wissen, natürlich schwul war und als Schwuler sowieso aus dem Volkskörper rausgefallen ist irgendwie. Jedenfalls schaut er irgendwie cooler und fast schon Bob Dylan-artig aus, cooler als der Sänger von Flo de Cologne, der so aussieht. Nur echt mit WDR-Logo. Also man sieht schon, es gibt einen Unterschied, einen klar benennbaren Unterschied. Der schaut halt verkrampft aus, so wie deutsche Popkultur immer verkrampft ist. Das ist ja das Thema meines heutigen Vortrags. Das hatte vielleicht auch damit zu tun, wisst ihr, wo Rio Reiser seine Texte her hatte? Nicht Bakunin, nicht Kropotkin, auch nicht Marx. Die Bibel. Alle Tonsteinscheibenlieder stammen aus der Bibel. Der Turm stürzt ein, jenseits von Eden, die letzte Schlacht gewinnen wir, Schritt für Schritt ins Paradies. Er hat immer in der Bibel gelesen, hat sich da seine Texte hergezogen. Also kann man der Rauchhaus-Song natürlich, der ja auf bestimmte Vorgänge in Jerusalem die Vertreibung aus dem Tempel. Dadurch hatten die Texte von Tonsteine Scherben ja zumindest einen unbewussten jüdischen Subtext. Vielleicht rettet sie das. Trotzdem ist es natürlich so, dass Rio Reiser heute nicht nur als deutscher Volkssänger, zum Teil auch von ehemaligen Scherbenmitgliedern gefeiert wird, sondern auch von einer Partei namens NPD sehr ausgiebig benutzt wird. Ihr wisst es vielleicht, dass auf jeder NPD-Versammlung läuft ja "Allein machen sie dich ein" von Tonsteine Scherben. Aber ja, das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz. Jedenfalls, es entsteht wenig später nach dem Politrock auch noch sozusagen so ein lyrischer Deutschrock, der im Westen fast genauso klingt wie im Osten. Also es gibt dann so Westbands, die eigentlich alle auf Amiga hätten rauskommen können, wie zum Beispiel Novalis und Hölderlin und all diese Bands. Kennt ihr die? Novalis sind immer die Band, wenn es darum geht, dass in so deutschen Popgeschichten nochmal gezeigt werden muss, wie bescheuert deutsche Poptexte vor Lindenberg und vor der Neuen Deutschen Welle geklungen haben, dann gibt es immer einen Satz, eine Textzeile von Novalis, die zitiert wird. Ich zitiere sie auch, weil sie so schön bescheuert ist. Wer Schmetterlinge lachen hört, weiß, wie Wolken schmecken. Ja, also das ist Novalis. So schauen die Platten aus. Vielleicht bist, also auch das kostet mich schon Überwindung. Vielleicht bist du ein Clown. Also eine schwere popästhetische Verfehlung sozusagen. Kein Jugendlicher hätte damals sich in solchen Texten wiederfinden können. Und natürlich gibt es da noch eine viel schlimmere deutsche Rockverfehlung, den Dialektrock. Ne? Ihr kennt alle diese Scheißband. Ihr kennt vielleicht nicht diese Scheißband. Aber das ist eben Schwaber-Rock, ja. So, also eine große, düstere Rockszene mit deutschen Texten. Aber das ändert sich plötzlich. Das ändert sich durch Punk. Hey, es ist schon lange her, ich weiß gar nicht mehr, wie es so richtig begann. Es war die Beatles-Zeit, der Mersey-Sound, den ich einfach super fand. Es gab Petula Clark, Cilla Black, Searchers, Shadows, Stones. Es war eine Szene da, du glaubst es nicht, überall spielten Bands in den Clubs. Die Fortunes spielten im Storyville, die Beatles im Top Ten. Die Stones, die Shadows, die Kings, die Who, die waren unerhört in.

Dann gab es sowas wie die schottische Punkband The Prats, die einen deutschen Song hatten, Die Toten reiten schnell. Eine Ballade von Gottfried August Bürger haben die vertont sozusagen. Eine geniale Platte. Was gibt es noch? Genau, gibt's in Holland gibt es die Bader Popgruppe, die haben nur Deutsch gesungen. Aber eben so ein Fantasiedeutsch. Also die haben nur diese Single gemacht und die Songs auf dieser Single heißen Zappenblitz und Rattenfleisch und so. Oder es gibt natürlich, weil wir hier in einer Industrial-Umgebung sind, es gibt natürlich die Gruppe SPK aus Australien oder Neuseeland, das weiß ich jetzt gerade nicht, sozialistisches Patientenkollektiv. Und die hatten, Moment, die hatten auf ihrer ersten LP, da ist natürlich nur Krach drauf, aber der Krach hatte immer deutsche Songtitel, wie zum Beispiel Berufsverbot oder Kaltbruchig Ethedes oder Stammheim Tortürkammer. Also diese NDW-Bands haben halt eben angefangen, Deutsch zu singen, aber auf eine sehr eigenartige Art und Weise. Und ich würde behaupten, das ist sozusagen eine These, die ich in meinem Buch entfalte, es ging darum, sozusagen diese ursprüngliche Pop-Entfremdung nochmal zu verdoppeln in diesen deutschen Texten. Und diese NDW-Bands singen immer noch Englisch, aber diesmal auf Deutsch. Das heißt, sie singen so seltsam fremd und unverständlich, wie sich in ihren Kinderohren 10 Jahre oder 20 Jahre früher diese englischen Texte angehört haben für sie. Aber das versuchen sie jetzt mit dem Material der deutschen Sprache nachzubauen. Das stimmt nicht für jede NDW-Band, aber es gibt doch einen relativ markanten Strang innerhalb dieser neuen deutschen Welle, wo man solche Texte findet, die sehr seltsam und unverständlich sind. Und dazu habe ich zu Hause eine kleine Collage zusammengebastelt aus mir interessant erscheinenden NDW-Texten, NDW-Stücken. Mein ganzes Leben häng ich am Telefon wie ein Büschel Gras. Mein ganzes Leben häng ich am Telefon wie ein Büschel Gras. Ein Hoch auf das Bügeln, ein Hoch auf die Welt. Ein Hoch auf das Bügeln, ein Hoch auf die Welt. Wenn es so weitergeht, wird unser Atem bald als Schnee fallen und wir können rodeln. Jeder ist so klug wie ein Telefon. Was ich erst entdecke, alle wissen es schon. Jeder erzählt mir, doch da ist nichts dran. Ich glaub, die sind am Ende und mein Leben fängt an. Ich kann's nicht erklären, oh, ich kann's nicht erklären, oh, ich kann nicht erklären, was vorgeht in mir. Auf den Kacheln schwer verletzt, Herz Jesu wie der Alter ätzt. Schon abgekarrt. Wir wandern mit Karl Carstens durch die grüne Heide. Es tut uns gut, wir sind in der Natur. Mit dem Bundespräsidenten auf deutschen Fahrt. Wir sind Bundespräsidenten auf deutschen Fahnen. Fremdwerden in der eigenen Sprache ist eine Formulierung, die habe ich mir geklaut von Gilles Deleuze und Félix Guattari, die ein Buch über Kafka geschrieben haben. Kafka für eine kleine Literatur, das eigentlich das tollste Buch über Kafka, das ich persönlich kenne. Und ich bin Germanist, ich kenne viele Bücher über Kafka. Da geht es darum, dass sozusagen das Kafkas Literatur sozusagen erklärt wird aus ihrem Minderheitenstatus, und zwar aus dem Status einer mehrfach eingefalteten Minderheit, der Kafka angehört, einer mehrfach eingefalteten Minderheit, weil Kafka sozusagen Angehöriger natürlich der deutschen Oberschicht war in der tschechischen Zwischenkriegsrepublik, die zwar die Oberschicht war, aber die Bevölkerungsmehrheit war natürlich tschechisch gewesen, aber in der deutschen Oberschicht, und von dieser deutschen Oberschicht müssen wir wissen, dass die fiesesten deutschen Nazis natürlich aus dem tschechischen Gebiet kamen, also diese Hähnleinbund und solche Sachen, und innerhalb dieser deutschen Oberschicht gab es noch eine jüdische Minderheit, und der hat Kafka angehört. Das ist sozusagen der Status, aus dem Kafka schreibt. Und Deleuze und Guattari bezeichnen deswegen seine Literatur als eine kleine Literatur. Und eine kleine Literatur verstehen sie als die Literatur einer Minderheit, die sich einer großen Sprache und einer großen Literatur bedient. Und klassischerweise wird die deutsche Literatur ja immer als eine große Literatur inszeniert. Und in dieser großen Literatur geht es ja immer darum, dass sich sozusagen Gestalten wie Goethe, die diese große Literatur repräsentieren sollen, eine Harmonie verbirgt von Sprache, Volk und Kultur. Und die kleine Literatur, von der Sie sprechen, ist sozusagen eher eine Literatur, die die Harmonie zurückweist, die sich in Dissonanzen und Missklängen äußert und die sozusagen eine bejahte Nicht-Identität zum Ausdruck bringt. Und daraus erklären sie diese Unverständlichkeit von Kafkas Texten, sagen aber, und das ist, damit entwerfen sie einen völlig neuen Kafka, diese Unverständlichkeit seiner Texte kommt eben nicht daher, dass er Probleme mit seinem Vater und mit der Moderne hatte, sondern diese Unverständlichkeit ist ein Freiheitsmoment. Sie entwerfen einen fröhlichen Kafka, der sich in der Unverständlichkeit seiner Texte gegen eine Verbindung mit der deutschen Literatur, mit der großen Literatur des Deutschen wehrt. Und natürlich ist es alles unglaublich konstruiert, das auf die Neue Deutsche Welle zu beziehen, aber ich bin halt nun mal Autor und darf sowas, darf Bücher schreiben, wo ich solche gewagten Vergleiche anstellen darf. Diese Neue Deutsche Welle wurde nicht in Deutschland fabriziert, einfach deswegen, weil es Deutschland zu diesem Zeitpunkt nicht gab. Es gab nur die BRD und die DDR. Die DDR hat aber eine eigene NDW-Geschichte, über die ich schweigen möchte. Da gibt es so schreckliche Bands wie Keks. Sie wurde in der BRD gemacht und sie hat sozusagen in ihren besseren Momenten ein Bekenntnis zu dieser BRD. Warum? Wir haben das jetzt gehört, wir wandern mit dem Bundespräsidenten durch die deutsche Heide und so weiter und so fort. Palais Schaumburg nannte sich eine Band. Es gab also sozusagen ein Bekenntnis, wie auch immer ironisch gebrochen, zu der BRD. Warum gab es dieses Bekenntnis? Von heute aus müssen wir uns nämlich die BRD als einen glücklichen Ort vorstellen. Einen glücklichen Ort, warum? Weil diese BRD war ein fremdverordnetes, von den Alliierten zusammengestauchtes Konstrukt gewesen. Etwas künstlich Geschaffenes, nichts Echtes. Die Deutschen lieben ja immer das Echte, aber die BRD war sozusagen ein Plastikprodukt der Nachkriegsordnung. Und was es in dieser BRD gab, war eine Bindungslosigkeit. Also man hatte keinen positiven Bezug auf diese BRD. Darauf konnte man sich nicht positiv beziehen. Und sogar die Nationalmannschaft hat damals den Menschen den Gefallen getan, nicht gut zu spielen. Die Nationalspieler, wir erinnern uns, haben die Hymne nicht mitgesungen und so weiter. Das hat auch niemanden gestört. Auch die Fahne, Schwarz-Rot-Gold, die westdeutsche Fahne damals, hat man sozusagen nur bei Staatsbegräbnissen gesehen oder beim Volkstrauertag. Aber es wäre niemand auf die Idee gekommen, mit dieser Farbkombination durch den Alltag zu laufen. Und die Leute, die das gemacht haben, die wurden von allen, nicht nur von irgendwelchen Linken, als irgendwie komisch betrachtet. Ne? Man konnte sich nicht emphatisch auf die BRD beziehen. Und genau darauf haben sich diese NDW-Bands emphatisch bezogen. Und diese BRD war sozusagen charakterisiert durch etwas, was ich nennen möchte, Blutlosigkeit und Bodenlosigkeit. Also es war ein bodenloses Konstrukt und ein blutloses Konstrukt. Und diese Blut- und Bodenlosigkeit der BRD war ein Geschenk. Das haben die Deutschen von der Nachkriegsordnung bekommen. Sie haben es nicht verdient, sie haben es trotzdem bekommen. Und deswegen möchte ich in Anlehnung an den wohl verbiestersten deutschen Philosophen, nämlich Jürgen Habermas, der sich irgendwann gedacht hat, okay, mit Patriotismus, das ist so ein bisschen problematisch. Ich erfinde jetzt eine analoge Geschichte zum amerikanischen Patriotismus, der ein Verfassungspatriotismus ist und sich dadurch vom deutschen Patriotismus unterscheidet und spreche jetzt für Deutschland auch von einem Verfassungspatriotismus. Und diese etwas dürftige Konstruktion, der möchte ich eine andere Konstruktion entgegenstellen. Ein Patriotismus, wo ich gerne dabei wäre, der damals eben sozusagen irgendwie existiert hat, und zwar ein Kolonialisiertheitspatriotismus. Also wir sind toll, weil es uns gar nicht mehr gibt, ne? Weil wir von außen aufoktroyierte Formen und Regierungsformen und Länderformen haben und weil es eben auch noch diese schöne DDR gibt, die eben sozusagen Deutschland nicht komplett macht. Und deswegen meine ich, aus den besseren NDW-Produktionen ein Bekenntnis zur BRD herauszuhören. Und dieses Bekenntnis zur BRD steht quer zu dem, was die natürlich naturgemäß dümmeren Punks von sich gegeben haben, die sich ja irgendwann auf die dumme Idee gekommen sind, sich zu politisieren und dann immer so einen Scheiß wie das hier zum Beispiel von sich gegeben haben, BRD-Igung. Gegen diesen BRD-Hass, der völlig unberechtigt war von heute aus betrachtet, wenn man von Deutschland aus auf die BRD zurückblickt, denkt man sich, Mensch, Leute, euch ging es damals echt gut, muss bekämpft werden von den schlauen NDW-Bands, indem man sozusagen die BRD als einen Luxus und als einen Freiraum verteidigt gegen die Leute, die es auch in der Linken damals schon gab, die ihr gutes altes Deutschland zurück wollten. Es gibt zum Beispiel einen gewissen Heinz Rudolf Kunze und der hat nämlich schon 1983 ein Lied gemacht, in dem er singt, Deutschland, ich vermisse dich nicht so sehr wie Bader, Frau Meinhof oder Bloch, aber Deutschland ein bisschen Doch, so ein Wichser. Und dieser dümmere Teil der Linken und der sich zum Beispiel in der Friedensbewegung gesammelt hat. Die Friedensbewegung war ja die erste Bewegung in Deutschland, die wirklich national argumentiert hat. Ne? Das ist deutscher Boden, der soll vernichtet werden. Dagegen müssen wir sein. Da gibt es ganz krude Texte aus der damaligen Zeit. Ein sehr schönes Buch von Wolfgang Port darüber. Von 1982 schon hat er das schon erkannt, dass die Friedensbewegung eigentlich renationalisierend wirkt. Gegen diesen dümmeren Teil der Linken musste eben die BRD verteidigt werden, weil dieser dümmere Teil der Linken eben geglaubt hat, er könne die BRD nicht aushalten, weil die so unecht und fremdverordnet und unauthentisch ist. Ne? Und deren Wut über die eigene Nicht-Identität als Deutscher sich dann in sowas wie Anti-Amerikanismus und so entladen hat damals. Und interessanterweise würde ich sagen, der erste wirkliche deutschsprachige Popsong, den man wirklich so bezeichnen kann, da würde ich einfach mal so behaupten, das ist ein Stück von der freiwilligen Selbstkontrolle. Wir sagen Ja zur modernen Welt. Das hören wir nicht, weil es dauert 5 Minuten. Aber das Stück ist ganz interessant, weil es ist sozusagen schamlos zusammengeklaut von Jonathan Richman und Velvet Underground, die aber alle in den BRD-Kontext übertragen werden. Ja, und die freiwillige Selbstkontrolle. Es gibt ein Stück auf ihrer ersten Platte mit dem schönen Titel Stürmer. Auf dieser Platte gibt es mannigfaltige Bekenntnisse zur BRD. Eines dieser Bekenntnisse, würde ich sagen, ist der Song Lesezirkelmelodie. Der Song Lesezirkelmelodie ist so ein Song, den hören wir gleich, der ist relativ kurz. Da geht es darum, sozusagen, wenn man sich umschaut in diesem Deutschland oder überhaupt in der Welt, sieht man eigentlich sozusagen nur mediale Effekte. Und man kann das sozusagen als BRD-Intellektueller irgendwie genießen, dass das alles irgendwie sozusagen mediale Bilder sind, mit denen man da konfrontiert wird. Und das erzählt uns der Song Lesezirkelmelodie. Wenn Ronald Reagan mal den Krieg verliert, wenn Erich Honecker sein Auto poliert, wenn Rudolf Hess in seiner Zelle musiziert, wenn sich Ronald Fix mit hübschen Frauen amüsiert, wenn Josef Beuys mit Studenten diskutiert, wenn der Bachmann seinen Rheuma auskuriert. Lesezirkelmelodie, Demokratie, Industrie, Kakophonie, Monotonie, Idiotie, Batterie. Lesezirkelmelodie. Wenn sich rechtsgelos ein Zimmer möbliert, wenn Dina Hagen immer das Gesicht verliert, wenn André Heller sich nicht trainiert, sich Homiak die Beine rasiert, wenn Udo Jürgens die Gesellschaft kritisiert, wenn Josef Neckermann vorbei galoppiert. Lesezirkelmelodie, Demokratie, Industrie, Kakophonie, Monotonie, Idiotie, Batterie. Lesezirkelmelodie, Lesezirkelmelodie, Lesezirkelmelodie, Melancholie, Lesezirkelmelodie, Ramambolie, Lesezirkelmelodie. Vielleicht noch eine Sache zu dieser Stürmergeschichte, also die Band ist eine dieser NDW-Bands, die mit so Nazi-Sachen gespielt haben, die auch gerne Uniformen getragen hat natürlich, was damals natürlich auch eine unglaubliche Provokation war. Und es gibt sozusagen einen ganz eigenen Strang innerhalb dieser Neuen Deutschen Welle, sozusagen mit den Begriffen des Dritten Reichs und den Symbolen des Dritten Reichs zu arbeiten. Es gibt zum Beispiel Bands wie die Gruppe Gesundes Volksempfinden, wobei man hier natürlich sagen kann, das Cover ist ja auch irgendwie ein Kommentar zu diesem Begriff. Vielleicht besteht das gesunde Volksempfinden ja genau in diesem Gesichtsausdruck dieses Sängers der Band hier, in diesem Ekel oder dieser Skepsis gegenüber dem Volk. Es gibt dann natürlich auch so Bands wie die Gruppe Reifenstahl mit ihrer Platte Die Wunderwaffe. Oder wir haben vorhin in dieser Dings die Gruppe, das ist eine österreichische Gruppe, Rasse Menschen helfen armen Menschen gesehen. Da kann man erfahren, dass der Bandname so zustande kam, dass es damals in Wien, wo die Gruppe gelebt hat, eine Ausstellung gegeben hat, eine Katzenausstellung, mit der Geld generieren werden sollte für Straßenkatzen. Und diese Ausstellung lief unter dem Motto Rasse Katzen helfen armen Katzen. Und die Band dachte sich halt dann, ja, alles klar. Ein sehr schöner Satz über Entwicklungshilfe. Und dann gibt es eben natürlich so Sachen wie die deutsch-amerikanische Freundschaft mit so Songs wie nicht nur der Mussolini, auch die lustigen Stiefel marschieren über Polen und so. Also es gab sehr viel Spiel oder sehr viel Lust daran, diese Begriffe zu verwenden. Warum das so ist, das wäre ein eigenes Thema. Allerdings gibt es ein Buch über die Neue Deutsche Welle, das ist damals kurz danach, nämlich 1984, erschienen. Das ist dieses Buch hier von M.O.C. Döpfner und Thomas Garms. M.O.C. Döpfner war später Vorsitzender der Springer AG. Und sie haben eben damals als kritische Journalisten gedacht, wir müssen jetzt sozusagen ein Buch über diese Neue Deutsche Welle schreiben. Und in diesem Buch geht es ständig eigentlich darum, dass im Prinzip diese Neue Deutsche Welle dazu geführt hat, dass die Neue Deutsche Welle sozusagen als sozusagen Deutsch als Popsprache salonfähig gemacht hat. Aber dass es ein Problem dabei gibt, nämlich NDW wäre als Sammelbegriff für ein erstarkendes Selbstbewusstsein der Unterhaltung Made in Germany uneingeschränkt akzeptiert worden, wenn sie nicht wegen der teilweise geschmacklosen Verwendung von Nazi-Vokabular und faschistoiden Äußerlichkeiten ins Kreuzfeuer der Kritik geraten wäre. Das lasse ich jetzt mal so stehen und sage einfach nur, der Teufel wurde also sozusagen noch mit dem Beelzebub in Schach gehalten. Sonst hätte damals schon die deutsche Popnormalität von heute beginnen können, dass dem nicht so war. Dafür haben eben so Songs wie der Mussolini von Duff und so gesorgt. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Allzu leicht kann's im Deutschen peinlich klingen. Und doch gibt's ein Verlangen zu beschreiben. Den Teufel mit dem Beelzebub vertreiben. Und hier ist, ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Über Frauen kann man schlecht im Deutschen fluchen. Solltest nicht versuchen. Und doch, wenn man sucht, was man begehrt, da wird das Suchen fluchenswert. Und hier ist, ich rede von bestimmten Dingen. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Sehnsucht kann man nur schlechte Lieder schreiben. Man neigt doch sehr dazu zu übertreiben. Und doch, man tut es ungefähr. Titel heißt Die Hamburger Schule zur Materialästhetik der Verkrampfung. Also nach der Neuen Deutschen Welle war es erstmal eine Zeit lang verpönt, Deutsch zu singen, aus welchem Grund auch immer. Das würde eine eigene Darstellung brauchen. Die deutschen Indie-Bands haben alle wieder Englisch gesungen, so wie es sich gehört, schön brav, sozusagen unauffällig. Aber plötzlich entsteht die Hamburger Schule als eine Szene, in der hauptsächlich nicht nur, es wird auch manchmal Portugiesisch gesungen, aber hauptsächlich wird sozusagen Deutsch gesungen. Allerdings haben sich Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre die Bedingungen, unter denen deutschsprachige Popmusik gemacht werden konnte, radikal verändert. Was hat sich verändert? Plötzlich war die gute alte BRD nicht mehr da und es gab nur noch hässliches neues Deutschland und darauf musste reagiert werden. Und eine Band, die besonders darauf reagiert hat und sozusagen diese Hamburger Schule, die man heute so nennt, eingeleitet hat, war die Gruppe Kolossale Jugend mit ihrer LP Heile, Heile Bosches. Die ist im Frühjahr 1989 erschienen, aber wurde vor allem ab dem Herbst 1989 wichtig, weil im Herbst 1989 ist etwas passiert. Ihr wisst alle, was es ist. Das muss ich euch nicht erklären. Und die Gruppe Kolossale Jugend hatte ein neues Modell eingeführt. Und zwar haben sie sich nochmal sozusagen dieses Fremdwerden in der eigenen Sprache nochmal radikalisiert. Und bevor ich das groß erkläre, hören wir vielleicht einfach mal rein. Schreien kann. Text, der eigentlich wenig Sinn im hermeneutischen Sinne macht, der eigentlich sozusagen eine Aneinanderreihung von Sprachbrocken ist, die nichts miteinander zu tun haben, die keine Aussage im eigentlichen Sinn transportieren, die aber doch die eine Aussage transportieren, nämlich unverständlich sein zu wollen und sozusagen eine Distanz kundzugeben. Es ist, würde ich sagen, eine schroffe Distanzmusik, die hier gespielt wird. Ne? Mit dieser Musik wird sozusagen Sinn und Verständlichkeit attackiert. Und Sinn und Verständlichkeit sind natürlich die Sachen, die ein Kollektiv braucht, um funktionieren zu können, weil in Sinn und Verständlichkeit die Befehlsstrukturen aufgehängt sind, die ein Kollektiv ausmachen. Ohne Sinn und Verständlichkeit kein Befehl. Es geht also sozusagen der kolossalen Jugend darum, die Sprache untauglich zu mustern, könnte man vielleicht sagen. Und dafür ist es aber wichtig, dass die Sprache sozusagen Deutsch ist, weil man muss es verstehen, dass man das hier nicht versteht. Also man muss die Unverständlichkeit verstehen können. Würden sie das gleiche auf Englisch singen, würde es keinem auffallen. Und das ist immer so ein Diskurs, der sich durch die gesamte Hamburger Schule zieht. Ihr kennt vielleicht alle den Song von den Sternen, wo es heißt, ich scheiß auf deutsche Texte, obwohl sie natürlich deutsche Texte singen. Das ist der eine Strang, der in der Hamburger Schule wichtig ist. Der andere ist, dass immer betont wird, Pop ist etwas Fremdes. Pop hat mich kolonialisiert. Ich bin durch Pop der geworden, der ich bin. Durch fremden Pop, durch angloamerikanischen Pop. Und den kann ich nur übersetzen. Und wenn ich den übersetze, das ist ja eine Coverversion von einem Song der Kingsmen, bekannter vielleicht durch die Sonics, Luai Luai, eine der geilsten 60s-Punk-Nummern ever. Also es ist so eine halbe Coverversion eigentlich. Oder ein Zitat im Refrain aus diesem Song. Und es geht darum, diese Übersetzungsschwierigkeiten mit zu übersetzen. Das ist nicht übersetzbar. Da kommt dann nur so Sprachmüll raus, wenn man das übersetzt. Gleichzeitig versucht so eine Band natürlich die eigene Kolonialisiertheit durch Pop zu betonen. Schon der Bandname ist natürlich ein Zitat. Das ist eine der besten Platten aller Zeiten, Colossal Youth von der Gruppe Young Marble Giants, wird hier zitiert. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass diese Band trotzdem politische Aussagen macht. Diese politischen Aussagen macht sie aber nicht als Songtext und nicht als Bandname, sondern sie findet vielleicht beides ist erklärungsbedürftig, deswegen gibt die Band 1990 ein Band-T-Shirt raus, wo drauf steht Hals Maul Deutschland. Und es gibt bandinterne Überlegungen, der Spruch, der damals ja sozusagen, es gibt eine Skeptiker-Nummer Deutschland Hals Maul, der Spruch, der damals im Umlauf war, wurde umgedreht. Warum wurde der umgedreht? Warum heißt es nicht Deutschland als Maul, sondern als Maul Deutschland? Weil sie sich überlegt haben, wenn man eine Jacke über diesem T-Shirt trägt und die Jacke ist halb offen, dann steht hier Deutschland. Das wollen wir aber nicht. Also muss Deutschland nach hinten gesetzt werden in diesem Satz. Also so dezidierte Überlegungen haben die eben angestellt. So viel vielleicht zur Hamburger Schule. Naja, interessant daran ist vielleicht noch, dass solange die funktioniert hat, die Hamburger Schule, und das war ungefähr bis 1998, dass es immer darum ging, auf der Bühne auch, also die Bands kamen auf die Bühne bei ihren Konzerten als ein Diskussionsangebot mit dem Publikum. Ich habe keine Band, glaube ich, so oft gesehen wie die frühen Blumfeld, und bei den frühen Blumfeld war es immer so, alles, was du aus dem Publikum gerufen hast, das konnte der letzte Scheiß sein. Du konntest rufen, Faschist. Und Jochen Distelmeier hat darauf reagiert und hat gefragt, warum. Ja? Und wenn wir uns jetzt den Jochen Distelmeier der späten Blumfeld angucken, dann können wir uns das gar nicht mehr vorstellen. Mir hat jemand mal zu meinem Geburtstag, der das nicht wusste, dass Blumfeld so scheiße geworden sind, eine Karte für die Solotournee von Jochen Distelmeier geschenkt. Und ich war da auch dort und ich habe mir gedacht, ich erkenne ihn nicht wieder. Also der frühe Jochen Distelmeier war einer, ich erinnere mich an ein Konzert in Nürnberg. Er hatte immer das Problem, dass bei seinem Gitarrenspiel immer die Saiten reißen, weil er immer so heftig anschlägt. Und dass er die Saiten nicht richtig aufziehen kann und nicht richtig stimmen kann, dass es 10-minütige Pausen gibt, wenn er Saiten aufziehen muss. Und der Typ, der neben mir stand in Nürnberg, hat gerufen, Geld zurück. der lascheste Gag aller Zeiten. Jochen Distelmeier hat in seine hintere Hosentasche gegriffen, hat ihm 20 Mark in die Hand gedrückt. So war der frühe Jochen Distelmeier. Es gab auch ein Konzert, wo er sich entschuldigt hat, weil er meinte, das, was er gerade gesagt hätte, sei sexistisch. Ja, es war nicht wirklich sexistisch, würde ich mal sagen. Als Feminist kann ich ihm das attestieren. Aber er hat das sozusagen, ich habe das noch nie von einem Rocksänger erlebt, dass er sich auf der Bühne dafür entschuldigt, dass das, was er gerade gesagt hat, sexistisch gewesen sei. Das war der frühe Distelmeier, und der späte Distelmeier ist eben ein ganz anderer und steht symbolisch dafür, was sich in der Hamburger Schule verändert hat. Er hat sich vom deutschen Feuilleton einreden lassen, dass er ein großer Dichter ist. Das war er natürlich nie gewesen. Seine Texte waren immer so eine Mischung aus Penela-Lyrik und schlauen Momenten. Aber irgendwie hat ihm das deutsche Feuilleton eingeredet, er sei ein großer Dichter, und dass er drauf hängen geblieben. So wie manche Leute auf LSD oder so hängen bleiben. Die waren alle erst so nett zu mir und wollten auch nur meine Personalien. Wann ich wo gewesen wäre und wo danach hin. Nach 2 Stunden in der Zelle dachte ich schon, es hört jetzt auf. Da waren andere Männer, die Bärte waren länger, und ich wünschte, ich wäre in Italien. Du erinnerst dich ja hoffentlich daran, wovon die Rede war. Fragte ein Jurist in der Bar, ich sagte dazu alles klar. Dabei im Hintergrund ein Lied über völlig uncoole Typen und ein Riesenarschloch als Held dagegen. Ein anderes über Vergangenes, das immer so freundlich verklärt ist. Dazu die Musik, die dich seitlich umspielt, weil sie dir bekannt ist, entspannt ist. Du hast ja eben hoffentlich bemerkt, wovon die Rede war, fragte der Mann in der Bar, während er für einen Freund simultan übersetzte. Ich sagte dazu alles klar, und ich scheiß auf deutsche Texte. Ich scheiß auf deutsche Texte. Letzte Bestellung schnell noch, bevor ich wieder überlege. Schnell noch der Nachhauseweg gemerkt und all die anderen Rückwege. Hoffentlich sind jetzt schon alle anderen im Koma. Die Theorien von heute Abend glaubt mir nicht mal meine Oma. Du erinnerst dich ja hoffentlich, wovon du geredet hast, fragte ein Idiot in der Bar, während er für einen Freund simultan übersetzte. Ich sagte dazu alles klar, und ich scheiß auf deutsche Texte. Ich scheiß auf deutsche Texte. Du hast ja eben hoffentlich bemerkt, wovon die Rede war, fragte der Mann in der Bar, während er für einen Freund simultan übersetzte. Ich sagte dazu alles klar, und ich scheiß auf deutsche Texte. Schwarz-Rot-Grün, die Hässlichkeit des Unverkrampften. Lange Zeit hat die Hamburger Schule auch deswegen funktioniert und hat Pop in Deutschland funktioniert, weil Deutschland einen Menschen an der Spitze hatte, nämlich Helmut Kohl, der unglaublich weit von Pop entfernt war. Also von dem man sich nicht vorstellen konnte, dass er irgendeine Popplatte im Schrank hat. Und sei es nur Frank Sinatra, das konnte man sich einfach nicht vorstellen. Kohl war eben immer Saumagen. Dummerweise kamen die Leute dann auf die Idee, 16 Jahre Kohl sind genug. Ich bekenne mich selber schuldig, ich habe daran mitgewirkt, ich habe ihn mit abgewählt, ich hätte es nicht tun sollen, ich weiß. Aber irgendwann wurde er abgewählt und er wurde durch Rot-Grün ersetzt. Unter Rot-Grün ist meines Erachtens nicht nur überhaupt die Renationalisierung von Deutschland passiert, sondern eben auch sozusagen der Versuch passiert, Deutschland als Pop-Nation neu zu erfinden. Da gab es ja dezidiert ein Programm dafür, es gab Sigmar Gabriel als Pop-Beauftragten der Regierung, ne? Und Rot-Grün hat eben erkannt, dass man sozusagen das Konzept der Nation, das unglaublich wichtig in dieser rot-grünen Konstruktion war, am besten dann verkaufen kann, wenn man ein neues, geläutertes Deutschland präsentiert, das eben Pop ist, das eben bunt und flippig ist, jung, sexy, weltoffen, tolerant, was auch immer. Ne? Das neue Deutschlandgefühl als Popmusik gibt es natürlich in Bescheuert. Ne? Ich glaube, wir hören zunächst mal die Bescheuert. Wollt ihr die bescheuerte Variante hören? Ja. Wir hatten vorhin schon mal Gunter Gabriel angesprochen. Ne? Ja. Gunter Gabriel, er hat sich gedacht, wenn die Deutschen in, sozusagen als KFOR-Truppen auch unterwegs sind, dann brauchen sie ein Lied dafür und hat deswegen das, den Song gemacht. Es steht ein Haus im Kosovo. Ladies and Gentlemen, dieser Song ist für alle Soldaten around the world. Speziell für die hier im Kosovo, die im Namen von Frieden und Freiheit ihren Arsch halten. Das ist zerbombt und leer. Doch die Jungs aus Good Old Germany, die stellen das Haus wieder her. Alles geschrieben, weil es gab irgendwann mal, hat die Bundeswehr gemerkt, dass ihr Liederbuch sehr alt ist in den Liedern. Und diese Lieder haben alle eine Geschichte und man bräuchte eigentlich neue Lieder. Und Gunter Gabriel hat sich mit diesem Song beworben, wurde aber auch nicht genommen. Gunter Gabriel ist halt ein Depp, das wissen wir alle. Aber trotzdem gab es eben sozusagen durch Rot-Grün plötzlich Leute an der Macht, die eine Popsozialisation durchlaufen hatten. Also wir wissen alle, Claudia Roth, Managerin von Tonstein Scherben. Rio Reiser hat sie geohrfeigt, ich weiß nicht warum. Wir wissen alle, Gerhard Schröder ist gut befreundet, nicht nur mit den Scorpions, sondern auch mit Konstantin Becker, was auch immer der mit Pop zu tun haben soll. Also es gab dann irgendwie sowas wie, ja gut, wir sind popsozialisiert. Und in unserer Popsozialisation haben wir sozusagen eine Generalentnazifizierung durchlaufen. Wir können gar keine Nazis mehr sein. Wir wurden einmal kurz durchgelüftet und jetzt dürfen wir wieder alles. Ne? Dann gab es natürlich von Sigmar Gabriel und Dieter Gorni diesen Versuch, diese Reihe Pop 2000, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, vom WDR produziert, wo quasi deutsche Popgeschichte in allen Facetten zum Teil sehr interessant erzählt wird mit tollem Archivmaterial, das man noch nie gesehen hat. Nickel Pallard von Tonsteine Scherben zerschlägt den Talkshow-Tisch mit der Axt. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Das Fernsehen ist ein Unterdrückungsinstrument in dieser Massengesellschaft. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja, nicht hier ja, einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt. Scheiße! So. Weiter diskutieren. Aber eben auch BAP auf dem Friedensfestival und alles wird sozusagen in einen Topf geschmissen und ist plötzlich deutsche Popgeschichte und stiftet eine deutsche Pop-Identität. Die Quotendebatten kamen plötzlich. Die Quotendebatten kannte man natürlich, weil immer wenn abgehalfterter alter Schlagersänger in einer Talkshow auftreten durfte, hat er gesagt, es müsste mal in Deutschland eine Radioquote für deutsche Produkte geben. Und man wusste immer, na klar, du willst halt, dass da noch ein bisschen Tantieme bei dir reinkommt. Aber plötzlich haben das eben Leute aus einem anderen Feld gesagt, zum Beispiel Achim Reichel hat zum Beispiel hier, Achim Reichel von den Rattles, der damals mit den Beatles als Vorband, wie sich's gehört, auf Tournee gegangen ist. Die Rattles waren die Vorband, die Beatles die Hauptband, klar, wie könnte es anders sein. Aber Achim Reichel hat dann sowas gesagt wie, was da stattfindet im Radio ist eine beispielslose Vernichtungsaktion an unserer heimischen Musikkultur in Deutschland. Kunze hat zum Beispiel gesagt, ja, dieser ausländische Schund im Radio, die sollten noch lieber Blumenfeld und Sterne und Tokotronic spielen, unseren deutschen Nachwuchs. Diese Bands haben sich natürlich sofort von ihm distanziert, aber trotzdem, der Satz war in der Welt. Und trotzdem muss man sagen, dass diese Leute natürlich keine Nazis waren. Das ist ganz wichtig, das festzuhalten. In diesem Zusammenhang sind auch einige Bands aus der Hamburger Schule umgekippt. Zum Beispiel Blumenfeld hatten wir vorhin schon. Dann, was für mich besonders tragisch war, eine meiner Lieblingsbands, Die Regierung. Eine der besten Platten, die jemals in Deutschland produziert wurden, unten. Und der Sänger der Regierung, Tilman Rosmi, hat dann ganz schrecklich plötzlich, also ein Jahr nach dieser Platte, ganz schreckliche Soloplatten gemacht, wo man gemerkt hat, okay, er möchte jetzt in TV-Spielfilm und Brigitte reviewed werden und die hießen dann Willkommen zu Hause und solche Sachen. Also es war irgendwie ganz komisch und Die Regierung war immer eine Band, die sozusagen über diese Entfremdungserfahrung Deutscher zu sein gesungen hat oder über wie fremd sich das anfühlt, in diesem Volk around zu sein. Und es hatte natürlich in seinem Fall ökonomische Gründe, der hat natürlich mit Die Regierung kein Geld verdient, auch als Tilman Rosmi hat er kein Geld verdient, aber er hätte vielleicht verdienen können. Eine Band, die sehr wichtig war in diesem Zusammenhang, war die Gruppe Tokotronic. Ich persönlich mag Tokotronic, zumindest die frühen Platten mag ich sehr gerne, vor allem die erste. Auf der ersten Tokotronic-Platte gibt es ja auch so Songs wie Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Also wo es darum geht, sozusagen, das geht alles in Deutschland nicht so wirklich. Man ist nicht in Seattle, über Sex kann man nicht so eindeutig singen. Das, was ich hier als Vortrag versuche, wussten die. Gleichzeitig gibt es auch diese schöne Geschichte, wo sie den Preis hätten bekommen sollen, jung, deutsch und auf dem Weg nach oben bei einer Viva-Preisverleihung. Sie sind auch hingegangen, haben aber auf der Bühne gesagt, nee, diesen Preis wollen wir nicht. Also eine unglaublich coole Aktion. Aber das Problem bei Tokotronic ist, dass sie eben eine neue Qualität eingebracht haben, nämlich so einen doch auch irgendwie gefühligen Indie-Pop gespielt haben, also anders als Kolossale Jugend und ähnliche Bands. Und das Tokotronic-Modell, dieses neue Modell, hat dann diese Millionen an schlechten deutschen Indie-Bands, die vorher alle schön brav Englisch gesungen haben und niemanden gestört haben, dadurch, dass sie Englisch gesungen haben und keinen Erfolg hatten, dazu gebracht, auch Deutsch singen zu wollen. Und dadurch ist dieser endlose Schwall entstanden an deutschen Newcomer-Bands, sowas wie Tomte, Ketka, Wolke, Juli, Silbermond, ihr könnt selber ergänzen. Und es gibt also jeden Tag eine neue deutsche Newcomer-Band, eine deutschsprachige Deutsch-Pop-Indie-Band, Newcomer-Band, und da gibt es nur eine Regel, was das betrifft, nämlich die nächste deutsche Newcomer-Band ist immer die schlimmste. Das hat sich bewahrheitet. Sobald man sich so eine Band vorstellen konnte, gab es die auch gleich. Damals mit einem Freund von mir, Johannes Ullmeier von der Testcard-Redaktion, ein Bandprojekt gegründet. Die Band hatte das Konzept, okay, wir machen jetzt einen auf Tokotronic, aber in der FDP-Variante. Wir machen jetzt Tokotronic für FDP-WählerInnen. Wir nennen uns Guidotronic. Die Band sollte es auch nie geben. Wir wollten nur eine Single machen, wo wir erklären, warum unser Konzept scheiße ist. Und wir haben aber ein Jahr gebraucht, um uns mal zu treffen und dieses Gespräch aufzunehmen. Als wir es endlich hätten rausbringen können, haben wir gefunden, der Witz ist irgendwie nicht mehr da. Also irgendwie diese Bands gibt es doch alle schon. Habe ich mich hingesetzt und habe etwas ganz Spezielles gefunden. Ein Hörbeispiel zu dem neuen Deutschpop, von dem ich nicht sagen werde, wie die Band heißt. Wie oft hast du dir schon geschworen, es war das letzte Mal. Jetzt wirst du es ihnen zeigen, spätestens bei der nächsten Wahl. frisst all das Unrecht immer tief in dich hinein und lässt dich immer weiter blenden. Denn was nicht darf, kann auch nicht sein. Ist das alles, was du kannst? Bist du wirklich so blind oder willst du's nicht sehen? Dass hier alles vor die Hunde geht. Bist du wirklich so blind oder willst du's nicht sehen? Hast du dich schon mal umgedreht? Also ich glaube, ihr ahnt etwas. Die Gruppe, die wir hier gerade gehört haben, nennt sich Sleipnir. Man könnte sie kennen von Samplern wie zum Beispiel Tribute to Freikorps oder Klänge des nationalen Widerstands Teil 4. Da sind sie drauf. Also es ist eine Nazi-Band. Sleipnir ist eine waschechte Nazi-Band, die quasi früher auch waschechten Nazi-Rock gespielt hat, aber irgendwie das Potenzial des Catcar, was hört sich eigentlich an wie Catcar, finde ich. Das Potenzial des Catcar-Modells. Und sie haben sozusagen das Potenzial des Catcar-Modells erkannt und haben plötzlich angefangen, eine andere Musik zu spielen. Früher hat sich diese Band, die waren schon immer etwas gefühlig, aber vielleicht noch ein Hörbeispiel aus ihrer Geschichte. Das müsst ihr aber aufpassen, das war eine Zeit lang für mich ein wirklich grauenhafter Ohrwurm. Ich habe es nicht mehr losgekriegt. Warum werden meine Freunde gejagt und inhaftiert? Warum werden sie in diesem Staat isoliert? Warum dürfen wir nicht denken, wie wir geboren sind? Nur weil wir stolz auf unsere Herkunft sind. Ja, die Antwort, mein Freund, ja, sie fliegt mit dem Wind. Ja, die Antwort, ja, sie fliegt mit dem Wind. Also ich habe diesen Song wochenlang nicht aus dem Ohr gekriegt. Ich erinnere mich an einen 1. Mai Fahrradausflug, wo ich die ganze Zeit gesungen habe. Warum werden meine Freunde in diesem Staat inhaftieren? Warum dürfen wir nicht gedenken, wie wir geboren sind? Das wollen natürlich Nazis, und ich muss zum Ende kommen, Ketka und Tomte sind natürlich trotzdem keine Nazis, das wollte ich damit auch gar nicht behauptet haben. Sind natürlich ordnungsgemäß auch alle bunt statt braun, aber vielleicht kann man sie ja als Grauzonen-Bands bezeichnen. Es ist ja auch nicht so, dass diese Bands pro-deutsch rumpöbeln würden. Das überlassen sie ja so Leuten wie Sportfreunde Stiller oder Flair oder solchen Idioten oder Sammy Deluxe. Aber irgendwie, und das ist sozusagen, hier setzt meine Kritik an, sie sind eben in ihrer spezifischen Form Marschkapellen in diese neue Unverkrampftheit. Mit dieser neuen Unverkrampftheit habe ich ein Problem. Ich möchte nicht, dass in Deutschland unverkrampfte Popmusik gemacht wird. Das ist meine Forderung, dass das nicht passieren darf. Und warum sind sie Marschkapellen in die neue Unverkrampftheit? Eben weil ihr kleinbürgerlicher Gemüts-Indie-Pop, den die so spielen, quasi es gelernt hat, ihre kleinbürgerliche Gefühlswelt perfekt zu kommunizieren. Was sie spielen, ist ein Deutsch-Pop sozusagen ohne Migrationshintergrund. Also das ist nichts Fremdes mehr. Es ist eine Form von deutscher Britpop. Es ist auch kein Schlager, wie manche Leute meinen, weil Schlager ist ja sozusagen immer der gelebte Beweis dafür, dass Pop auf Deutsch nicht geht. Und bei Tomte, Ketka und wie sie alle heißen, funktioniert Pop auf Deutsch aber. Es funktioniert in den Intro-Jahrescharts, im Radio und so weiter und so fort. Und es funktioniert auch anders als bei Kunze und Grönemeyer, weil bei Kunze und Grönemeyer konnte man sich immer super dafür schämen, dass man aus Deutschland kommt. Es geht bei Ketka und Tomte eben auch nicht mehr. Und es geht deswegen nicht mehr, weil sie eben im Laufe ihrer Pop-Sozialisation so viel Pop-Kompetenz akkumuliert haben, dass sie Pop nicht mehr als etwas Sekundäres oder Fremdes spielen müssen, sondern sie haben es zu etwas Eigenem gemacht. Etwas, das mit sich selbst identisch ist. Dadurch haben sie Popkultur als eine Umerziehungsmaßnahme ruiniert. Sie haben Pop eingedeutscht und es funktioniert natürlich nicht in Form einer doppelten Staatsbürgerschaft. Wenn Pop eingedeutscht wird, ist er ganz deutsch. Und um ganz deutsch zu werden, muss er eben sozusagen alles durchstreichen, was vorher fremd und seltsam und schillernd und unverständlich und geheimnisvoll war. Alles Sperrige und Schräge muss raus. Und er muss eben locker werden, so dass er diesem neuen, lockeren Deutschland mit diesen schwarz-rot-goldenen Zombie-Horden zu Fußball-Großereignis-Zeiten, die dann immer rumlaufen, zu denen muss er eben passen. Und damit hat auch zu tun, dass sie sozusagen diese deutschen Qualitätsgefühle, von denen ihre Texte immer handeln, also diese Geborgenheit und diese Werte und all dieser Scheiß, von dem sie singen, diese ganze IKEA-Ideologie. Und da ich ja Redakteur eines österreichischen Magazins namens Skuk bin, hatte ich vor 2 Jahren, als ich mal in Wien war und die ganzen anderen Redakteure getroffen habe, hatten die immer gemeint, sie müssten jetzt ihren Deutschpop-Promo-Sondermüll bei mir abladen. Also die kamen dann alle und haben gesagt, guck mal, ich habe hier ein paar Promo-CDs, vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Das war ganz gut, weil ich habe das dann alles verrissen. Aber dadurch, dass ich das verrissen habe, die Sachen habe ich natürlich sofort verscherbelt, aber ich konnte in meinem Verriss nachlesen, was die für scheiß Texte haben. Deswegen kommen hier nochmal ein paar Textausschnitte aus neuen deutschen Popbands, die zu denken geben sollten. Um dieses Kapitel abzuschließen, zum Beispiel die Gruppe Samba singt so Sachen wie "Es ist wie Hochzeit, wie ein schöner Brauch". Also nicht "Es ist wie Hochzeit, wie ein sozialer Zwang", sondern "Nein, es ist wie", oder "wie ein patriarchalisches Modell". "Nein, es ist wie Hochzeit, wie ein schöner Brauch". Oder die extrem doofe Band Klick Klick Decker, die auf Audiolied, die angeblich, weil sie diesen Scheiß Ecotronic veröffentlichen, angeblich ein antideutsches Label sein wollen. Aber wenn man sich die Texte von Klick Klick Decker durchschaut, dann muss man sagen, das stimmt nicht. Die singen zum Beispiel so Sachen wie "Es gibt nichts Schöneres, als irgendwo mit dir angekommen zu sein. Wenn du an etwas glaubst, dann tue ich's erst recht". Jetzt vielleicht als Schlussbemerkung, wenn ihr mir die noch gestattet, möchte ich noch etwas zur Schönheit der Verkrampfung sagen. Die Schönheit der Verkrampfung. Da hat mich nämlich Knarf Rellum draufgebracht. Knarf Rellum. Der liebe Knarf hat mich nämlich verstehen lassen, dass Verkrampfung eine Form von Style ist. Das hatte der Popkultur, ging es ja immer darum, sich zu verkrampfen, also sozusagen diese richtige Haltung zu überwinden, diese gefühlsorthopädisch oder orthopädisch richtige Haltung, die die Eltern von einem wollten, zu überwinden, mit denen die Körper diszipliniert werden. Und also zum Beispiel Elvis oder so, das ist ja irgendwie zwar locker, aber eben auch verkrampft. Da gehört natürlich der ganze Bereich des Unnatürlichen der Popkultur rein, die Geschlechterverwirrung und so weiter und so fort. Es gibt dann übrigens auch einen holländischen Dubstep-Aktivisten, der sich krampfhaft nennt, als wollte er mir was beweisen. Aber jedenfalls möchte ich zu guter Letzt sagen, dass Verkrampfung eben, wird ja heutzutage in Bezug auf die, wenn man sagt, ich finde es nicht so toll, wenn die Deutschen wieder stolz auf ihr Land sind und ihre Farben und ihre Fahnen durch die Stadt schleppen, wenn sie so als Testosteron-Bomber da ihre Mannschaft feiern, dann sagt man immer, ja, du bist doch so ewig gestrig mit deiner Verkrampfung. Aber ich finde eben, die Verkrampfung ist kein Missstand, sondern eine Entspannungstechnik und eine Bewusstseinserweiterungstechnik. Und das weiß ich eben von Knarf Rellum. Ganz kurz noch, Knarf Rellum hat auf dieser schönen Platte "Move Your Ass and Your Mind Will Follow" einen Song gemacht, AKD. Da gibt es ein schönes Intermezzo in diesem Song, wo Knarf Rellum sozusagen sich selber anruft mit so einer Jan-Delay-Stimme. Jan Delay ist ja auch so ein Volltrottel irgendwie. Und der sagt ja auch immer so Sachen wie Patriotismus und so bla bla bla. Ich bin zwar ein Linker, aber Patriotismus ist doch eigentlich ganz cool. Und ja, Knarf Rellum hat dazu Folgendes zu sagen. Ring! Ja, hier Knarf. Ja, ich wollte mal sagen, endlich haben wir Deutschen wieder ein unverkrampftes, positives Verhältnis zu unserem eigenen Land und zum Patriotismus. Ich muss sagen, ich fand die Verkrampfung schöner. Ja, aber das ist doch nicht normal. Nationalismus ist also normal. Du hast immer das letzte Wort, ne? Und das fand ich ganz interessant, weil was er hier macht, ist ja sozusagen, er setzt eine Ich-Botschaft gegen die Wir-Botschaft des neuen Deutschlands. Und macht sich dadurch selber klein. Und da fällt mir natürlich sofort wieder Gilles Deleuze ein, weil das Kleinwerden ist natürlich auch eine Geschichte, die in diesem Kafka-Buch eine große Rolle spielt. In diesem Kafka-Buch gibt es eine schöne Passage, wie viele Stile, literarische Gattungen oder Bewegungen, auch ganz kleine, haben nur den einen Traum, eine sprachliche Großfunktion zu erfüllen, Dienste zu leisten als offizielle, als Staatssprache. Und gleichzeitig hat es natürlich nicht nur damit zu tun, dass er gegen diesen Patriotismus-Spam anargumentiert, das ist ja sowieso sinnlos. Er zieht sich also auf die Position zurück, zu sagen, es ist nicht moralisch richtig, verkrampft zu sein, es ist einfach schöner. Und so erinnere ich mich ja auch dran an meine Jugend, wo das sozusagen Patriotismus kein Thema war. Es war irgendwie total angenehm. Und heute, in dieser schwarz-rot-goldenen Verhässlichung, muss man sich vielleicht wieder daran erinnern. Schlips tragen, mit offenem Hemd gehen, locker und lässig sein, ohne Straßen querfeld ein. Das Büro ödet an, Tag für Tag nur bla bla bla. Am Tage Hampelmann, für abends ein bisschen tralala. Leben wir im Rausch, lieben wir im Rausch, ausbrechen. Risiken eingehen, leben wir im Rausch, leben wir im Rausch, ausbrechen, neue Wege gehen. Vor Augen ein neues Ziel, viel Arbeit, doch Freiheit. Arbeit wird nie zu viel, bei Zufriedenheit. Geschichten schreiben, erzählen und singen, neue Welten entdecken und erobern. Komm, komm, mach mit, einfach mit. Komm, mach mit. Leben wir im Rausch, leben wir im Rausch. Ausbrechen, Risiken eingehen. Leben wir im Rausch. Neue Wege gehen. Lieben, wen ich will, und lieben, wann ich will.